Immer hätten uns megathermale Waldökosysteme begrüßt. Und je weiter sie vordrangen, desto stärker begünstigten sie die weltweite Entwicklung in Richtung immer wärmerer und feuchterer Wetterbedingungen. Mangrovenähnliche Wälder zierten sogar die heute eisigen Küsten Großbritanniens. Und die sogenannten boreotropischen Wälder, der Name bezeichnet Lebensgemeinschaften, die denen in den heutigen Tropen ähneln, sich aber weit in nördliche und südliche Breiten vorgeschoben hatten, reichten im Süden bis nach Tasmanien und im Norden bis nach Alaska. Und noch etwas anderes ist wichtig. Im Gegensatz zu den Wäldern der Karbonzeit wären uns Aufbau und Artenvielfalt der neuen Wälder beiderseits des Äquators, darunter der von Cicerón, den heutigen Bewohnern oder Besuchern der Tropen viel vertrauter vorgekommen. Verbreitung und Evolution der verschiedenen tropischen Bedecktsamer setzten sich fort, und manche Pflanzenfamilien konnten über Landbrücken zwischen den tropischen Kontinenten hin und her wandern. Aber da sich die tektonische Trennung während des gesamten Eozäns, das heißt vor 56 bis 33,9 Millionen Jahren, fortsetzte, nahmen die Lebensgemeinschaften der tropischen Wälder jeweils ihre eigene regionale Färbung an. Gegen Ende dieser Phase, als sich die Antarktis, Südamerika und Australien endgültig getrennt hatten, war die Aufteilung der Kontinente weitgehend festgelegt. Arten, die früher auf den beweglichen geologischen Platten gesegelt waren, saßen jetzt mehr oder weniger in der Falle. In der Folge kam es allmählich zu der eigenständigen Evolution der einzigartigen Waldökosysteme, die wir heute aus den verschiedenen Teilen der Tropen kennen. Die Trennung der Kontinente und die damit verbundene Isolation der tropischen Wälder in den verschiedenen Teilen der Erde trieb auch die Entwicklung neuer Klimasysteme voran. Durch die Auseinanderbewegung der Landmassen eröffneten sich neue Freiräume für große ozeanische Kreisläufe, die sich über den ganzen Planeten erstreckten. Kaltes Wasser strömte von der Nordpolarregion in den Atlantik, wodurch sich die Nordhalbkugel wegen der verminderten Verdunstung abkühlte und trockener wurde, und gleichzeitig wurde die Antarktis von den wärmeren äquatorialen Gewässern abgeschnitten. Verstärkt wurde die Entwicklung seit der Zeit vor rund 47 Millionen Jahren durch die Bildung und Hebung vieler großer Gebirgsketten. Diese drängten die megathermalen Wälder zurück, sodass sie ihre heutige Verteilung als Gürtel rund um den Äquator einnahmen. Während die Bäume sich zurückzogen, breiteten sich seit ungefähr 20 Millionen Jahren neue Mitspieler aus, Arten, die schon in der Zeit der Dinosaurier auf der Bühne der Vegetation erschienen waren. Die Gräser waren mit Form, Wurzelsystem und Physiologie darauf eingestellt, Trockenheit und Kälte zu überstehen, und damit stellten sie in Zeiten der Umwälzung eine kleine, gemeinsam aber mächtige Herausforderung für die Wälder dar. So bildeten sich in den Tropen die heutigen ökologischen Fronten heraus. Auf der einen Seite stehen die tropischen und subtropischen Waldökosysteme mit ihrer gewaltigen Artenvielfalt von Bedecktsamern. Auf der anderen die neuen Ökosysteme der Graslandschaften. Beide Formationen befanden sich seither in einem ewigen Scharmützel, wobei sie im Rahmen wiederholter globaler Klimaumschwünge wuchsen und schrumpften. Vor rund 10 Millionen Jahren war das Arsenal der tropischen Wälder im Großen und Ganzen vollständig, mit den charakteristischen Pflanzenarten, der Lage auf den Kontinenten und den globalen Bedingungen, die wir heute mit ihnen in Verbindung bringen. Das heißt aber nicht, dass seitdem nichts mehr geschehen wäre.